Im Rhein, im Heiligen. Klingen und Dröhnen, das ist ein klingen und tränen, ein Pauken und ein Schalmein. Dazwischen schluchzen und stöhnen, dazwischen schluchzen und stöhnen, die lieblichen Engelein. Thank you. Worte du legest im Grab. Ich warte auf und die Träne floss noch von der Wange herab. Ich hab im Traum geweint. Mir träumt, du verließest mich. Ich wachte auf und ich weinte noch lange bitterlich. Seltsam in den Bächen strahlt fort der Widerschein. Mag sein.